Königsallee von Hans Pleschinski. Bearbeitung und Regie Uwe Schaar. Oh, guck mal, der da. Der beobachtet uns. Kenn ich nicht, nie gesehen. Vorhin am Empfang, da hatte er Zank mit Tochter Erika. Guten Abend. Ich kenne sie nicht. Gewiss doch. Waren Sie zufrieden mit meinem Bett? Bett? Sie wurden in mein Zimmer einquartiert. Ich hatte gerade Abitur gemacht, als ich aus Salem eintraf. Das Internat? Dann sind Sie der Sohn. Ein Sohn. Das Unter-Ich. Und Bruder? Das Neben-Ich der Hysterikerin. Wenigstens gibt sie mir hin und wieder von ihrem Optalidon ab. Doch Opium hier. Angelus Gottfried Golo. Von Erika erfuhr ich, dass Sie zur Lesung angereist sind. Natürlich. Ihr Bett. Ich erinnere mich. Die vielen Bücher drumherum. Wissen Sie, in einem Haushalt wie dem unsrigen muss man sich einen Namen machen, gleichgültig auf welche Weise. Es ist nicht vorstellbar, ein Kind Thomas Manns zu sein, um nach der Berufsschule bei den Gaswerken zu arbeiten. Je einfallsreicher Erika und je charmanter Klaus wurden, desto schlimmer bedrängte mich der böse Geist allüberall, der bisweilen auch Macht über meinen Vater bekam, um mich in einer Erzählung als lästige Nebengestalt zu beschreiben. Große Güte, so hat Ihr Vater über Sie geschrieben? Sehr erfolgreich. Die Menschen lieben doch das Unglückselige, das nicht sie selbst meint. Das Schöne, Edle, Hoffnungsvolle genügt offenbar nicht. Es braucht einen Misthaufen. Und der bin ich. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Bier. Nein, eine Schorle. Oder besser einen roten. Aber der macht müde. Vielleicht besser weiß? Führen Sie Silvaner? Oder gibt's vielleicht Grauburgunder? Ist nicht so lieblich. Niestein. Niersteiner. Genau, Niersteiner. Eine Flasche. Eine Flasche Niersteiner. Falls die Herren mittrinken wollen. Ich habe gezögert, ob ich Ihnen folgen soll. Aber ich muss mit Ihnen reden. Kurz und aufrichtig. Ja. Ihr Geschäftsfreund wird meine Ausführung hoffentlich nicht verübeln. Import, Export. Sicher nicht. Mein Herr Sumaiputra. Angenehm, Goloman. Mein Vater steht ja grosso modo für Lust und Leid der bürgerlichen Sphäre. Mein Bruder stand für das Aufbegehren. Meine Schwester versucht zu wünschen, dass im Kommunismus das Heil der Menschheit läge. Ich aber... Ich bin das Zusammenströmen der Gedankenwelt. Quasi bereits eine nachmoderne Erscheinung, voller Wissen, Wenn und Aber. Humanismus ohne Programm. Ach, wenn ich mich doch nur angemessen äußern könnte. Sie erklären mir Ihre Haltung doch gerade recht sympathisch und klar. Schriftlich, Herr Häuser. In Büchern, in Zeitungen. Schrift ist das Blut meiner Familie. Der alles überschattende Vater steht im Wege. Die knarzige Mutter hat nichts Ersprießliches. Eri zerrt an den Nerven. Die Behinderer leben alle drei. Mir fehlen Ermutigung und freie Bahn. Ach, irgendetwas ins Essen. Curare. Mein Gott, das wäre eine Ruhe. Wir kommen nicht aus Shanghai, um vor der deutschen Justiz zu enden. Diese drei Posaunen, die alles übertönen. Friedlich ausgestreckt unter dem Tisch. Ich schriebe noch in der Nacht den ersten Satz über Wallenstein, dann in Ruhe Kapitel um Kapitel und mein Werk begänne. Herr Mann, ich rate Ihnen weiter zum Zögern. Gewiss. Es ist nun nicht so, dass ich mit leeren Händen dastehe. Durch einen Gelehrten namens Bertram hatte ich zu Hause schon zeitig genug vom Aufschrei des Deutschtums erfahren. Ich ging nach Berlin. So! Das Studium der Geschichte ist das beste Gegenmittel gegen den Fanatismus, den Extremismus und die Selbstgerechtigkeit. Wohl bekomm's. Das ist lecker. Deutschland geriet zusehends in die Fänge der Nationalsozialisten. Antisemitismus wurde zum Ventil für Frustration und Hass. Nichts als Gehorsam und Unterdrückung. Pathos und Bombast in jeder Silbe. Schlagartig wurden wir als dekadente Kosmopoliten gebrandmarkt, dazu mit jüdischem Anteil. Der Zauberer ging ins Exil. Amerika, die letzte Zuflucht für uns alle. ein Leben in Wanderschaft. Dort stieß ich zu meinem ersten eigentlichen Werk vor. Anwar, was ist dir? Sie sagten, Ihr Geschäftsfreund wäre zäh? Aber ungeübt. Champagner, Niersteiner, Bier, Kümmel und einen ganzen Tag lang von einer Fremdsprache zugeschüttet. Kerl! Oh, nimm mal Opium. Nur mir Schnaps. An die Luft mit ihm. Sie links, ich rechts. Und Sie zahlen, das sind Sie uns schuldig. Viel Wasser, kalte Umschläge. Die Hübschen vertragen immer am wenigsten. Nehmen Sie gleich eine große Flasche Apollinaris mit. Je eher er verdünnt, desto besser. Es wird doch nicht an der Pastete liegen. Köln. Dumm. Ein andermal, Dom. Komm. Schönen Abend und gute Nacht. Und beehren Sie uns wieder. Wir haben auch wieder Telefon, falls Sie reservieren wollen. Also, Ihr Buch. Ja, frisch vollendet, lange erarbeitet, soeben erschienen. Damit, Herr Häuser, müssen Sie mir Anerkennung verschaffen. Wohl und Wehe hängen davon ab. Leib und Leben, meines. Vom Geist Amerikas, eine Einführung in amerikanisches Denken und Handeln im 20. Jahrhundert. Mhm. Morgen, nach der Lesung, findet das Festbankett statt. Wenn sich alle an den Tisch begeben, ist der geeignete Moment. Achten Sie darauf, dass weder Milein noch die Hysterikerin sich in der Nähe befinden. Als enger, wenn nicht engster Vertrauter des Alten, werden Sie wie von ungefähr dieses Buch aus Ihrer Tasche ziehen. Ich kenne die Herrschaften nicht. Sie blättern nonchalant und sagen wie nebenher, dies hier, Amerika, sind wir selbst. Und Sie betonen ganz zu Recht, dass der dichterische Genius der Familie in mir seine gewandelte Zukunft hat. Den frei erzählenden Historiker, den die Nation braucht. Durch ein öffentliches Wort von hoher Stelle wäre ich gesegnet. Ich kann nicht, Herr Mann. Ich darf es nicht. Es ist mir verboten worden. Ich werde nie etwas. Anwar, komm. Der Schleim wacht mit mir auf. Auswurf des Körper-Ich. Dreist. Haben Gedanken wieder einmal die Fleischeslust erledigt. Mürbe Gedanken fort. Vorzeitiges Totenreich weg. Husch hinein ins Dunkelkuscheln, alter Knabenmann. Alles Kindserwachen unwiederbringlich. Sentimental im Dunkel darf jeder sein. Ein Schlamassel, dies ganze Biegen und Verbiegen, mit niedrigen Verrichtungen alle Nase lang, allein in Form gehalten durch das Wort. Parbleu, das 79. Jahr. Das Leben kann allem zufolge allerdings angesehen werden als ein Traum. Und der Tod als das Erwachen. Aus dem Bett im Irgendwo. Köln? Nein, Köln war gestern. Düsseldorf. Hierher reiste ich an, um in deinem Dunstkreis mich zu bewegen. Schon viel zu alt. Viel zu berühmt. Süße Schande. Ach, Klaus, deine Hand, der Schwung der Wangenknochen, der Kuss, deine Augen, dunkel, tief wie Brunnenspiegel in der Wüste. Wie lange her, umwickelt von tausend Bandagen und Wundverbänden der Zeit. Graben bist du vielleicht. Wie viele? Nichts hilft, man bleibt geplagt von allem bis ins hohe Alter. Vor Toresschluss noch wehr. Mir ist Leid und Freud geschehen, denn ich atme unter Lebendigen. Es reicht für die Ewigkeit. Falls ich nun schon tot bin, ist's egal. Dann habe ich den Übergang nicht bemerkt. Ach, das ist wieder mal typisch. Ausgerechnet jetzt fällt die Besenfeld-Aust und lässt sich verarzten. Mit dem Fahrrad in ein Tramgleis gerutscht. Nachmittags ist der Termin im Künstlerhaus. Höchst wichtig wegen des Galadiners. Ja wann? Um 3:30? Um 4:30? Wo finde ich denn hier den Pool? Gibt es hier einen Pool? Tut mir leid, gnädige Frau. Das Schwimmbad ist noch in unbestimmter Planung. Kein Pool? Wie soll ich denn dann frisch werden? Na, werde ich mich um den Zauberer kümmern. Wo hat sich mein Bruder untergebracht? Im 5. Stock, gnädige Frau. Aha. Einen schönen Tag noch, gnädige Frau. Der 5. Stock, Sima, ist unser Problemrevier. Undefinierbare Kundschaft. Zumindest der Gala-Empfang ist geregelt und in Vorbereitung. Ja, ich muss das nochmal mit der Besenfeld durchsprechen. Nach der Lesung soll das Essen im Mahlkasten stattfinden. Ein ungeheurer logistischer Aufwand. Tischwäsche, Speisen und Getränke. Na, haben wir doch schon durchexerziert. Catering bei Henkel. Na gut, dann also. Das Allerärgste fehlt noch. Unser Stammgast muss verjagt werden. Kesselring muss aus dem Haus. Und zwar besser gestern als jetzt. Warum bleibt er nicht in Bad Wiessee oder zieht in die Villa Hügel oder ins Gästehaus Düssen? Ich habe ihm über Buchung und Renovierungsarbeiten vorgeschwafelt. Ja. Auf seinen Leuten reagiert niemand. Ruft da unten an, wird Herr Major vertröstet. Gestern Abend in der Delfter Stube hat der Keeper ihm ein stilles Wasser angeboten. Berliner Schnauze. Zur Beruhigung, Herr Leutnant. Kesselring ist darauf aufgestanden, hat ihn als Besatzerdreck beschimpft. Der Service hat ihm daraufhin den Stuhl weggezogen. Gute Idee, mein Herr. Der Tag war lang und wir wollen heute zeitig schließen. Man will mich hier aber nicht. Wie Sie richtig sagen, wir sind besetzt. Na, über mangelnden Teamgeist kann sich das Haus nicht beklagen. Sie finden den Weg selbst, Herr Kesselring? Das Frühstück wird schwierig. Kein Krümel, auch aufs Läuten nicht. Und der Duschkopf ist abmontiert. Irgendwo muss man ja mit dem Renovieren anfangen. Das dosierte Vergraulen muss aber ein Sonderfall bleiben, Sima. Frau Besenfeld, Sie Engel! Haben Sie gedacht, ich lasse Sie allein, he? Bei all den Terminen? Wünscht der Herr, die Blumen auf dem Tisch zu behalten? Bitte. Oh, danke, mein Kind. Ist ja ein reizendes Bouquet. Gerbera sind bodenständig. Und Rosenduft bei einer Mahlzeit, das wäre störend. Die Wurst schmeckt nach Parfum und man hustet plötzlich. So haben wir es auch gedacht, gnädige Frau. Hast du gut geschlafen, Tommy? Danke. Wie geht's der Stimme? Ich meinte zwar, gegen 4 ein leises Gepolter gehört zu haben, aber ich glaube, das klang aus einem Traum nach. Ich weiß es nicht. Habe dann wieder leidlich geruht. Fein. Lesen Sie, mein Kind. Lieber gehen wir ins Kino. Immer nur reden hält man ja nicht lang aus. Kindtop will die Jugend. Ah ja, gut, sollen sie doch. Bitte klingeln Sie, wenn Sie noch Wünsche haben. Guten Appetit. Ist aber eine entzückende Person. Bisschen frech vielleicht. Oh, sieh an, das ist dünn geschnittener, feinster Schinken, westfälischer. Ja, der wird dir bekommen. Ich wollte dir den Frühstückssaal ersparen, die vielen Gaffer. Manchmal hat man doch auch gerne Menschen um sich. Außerdem möchte ein unliebsamer Gast unten Kaffee trinken. Smiling Albert, Kesselring. Reist wohl ab, ist aber noch zugegen. Sonst müssten wir fort. Wer will ermessen, wie viele Hände ich unwissend schon geschüttelt habe seit der Rückkunft von Tätern, die mich lieber tot als lebendig sehen wollten und die jetzt lächeln und charmieren? Nur solche Gestalt. Das ist zu viel. Er zieht wohl zu Fabrikanten um. Erik trägt ihre Ansicht eben beim Direktor vor. Wenn du abreist, ein Politikum, Thomas Mann kehrt Düsseldorf empört den Rücken. Ach, sie würden es verkraften. Oh, täusch dich nicht. Ein handfester Skandal ginge um die Welt. Möchtest du Porridge? Sie haben in der Küche gewiss Haferschlag. Das ist dasselbe. Danke. Ein Eifrühstück mundet allemal. Etwas Kaviar. Eine gute Schluckübung für den Tag. Iri hat die Rheinische Post besorgen lassen. Ganz famos, Tommy. Die Zugluft, die haben sie weggelassen. Haben sie mich in Düsseldorf nicht einmal wüst attackiert? In der Rheinischen Post. Weil die Gattin Potiphars lispelt. Besser, dass gelispelt und gelächelt wird und nicht gnadenlose Tonnen von Bierernst und Verbissenheit auf die Menschheit herabprasseln. Man muss Thomas Mann an unserer Zeit messen und erfahren, dass er sich überlebt hat. Das begreife, wer will. Sonne. Zu viel Sonne. Konturiert alles überdeutlich. Wie viel von Odorn? Ich weiß nicht. 2, 3. Du verträgst mehr Arznei als andere, aber das willst du ja nicht hören. Die Kinder sind untergebracht? Ja, ja. Gulo unterm Dach. Was will er hier? Alles zupft und zerrt an einem. Jeder will und fordert. Das Nervenkostüm ist nur bedingt das eines Wanderkomödianten. Ach, lass den Jungen doch. Er hat sonst niemanden, an den er sich hängen kann. Sein Liebhaber kommt wohl erst im Herbst aus den USA. Sollen wir sie dann zum Essen laden? Beherrscht der Galan Deutsch? Vornehmlich Englisch wird bei Tisch nicht geredet werden. Das stimmt lustlos und strengt an. Ja, dann muss er eben zuhören. Vielleicht ist's im Herbst ja auch schon wieder aus. Du weißt, wie schnell bei Kläuschen die Herzenshelden wechselten, wie bei der Ehre die Freundinnen. Gulos neues Buch über Amerika ist gedruckt. Vielleicht will er es dir überreichen. Man hat ja sonst nichts zu lesen. Oh, der Winter wird lang, mit langen Abenden. Vielleicht gelingt ihm ja der große Wurf. Ja, das soll ihm wohl gelingen. Forschen, brüten kann er wie kein Zweiter. Möchte alles aber auch einmal in Fluss kommen. Wie können sie brillieren, solange du lebst? Du hast die Worte poliert und zugespitzt. Tote wachgerufen, in Menge. Dem Irrsinn im Wirklichen nachgespürt. Und aufrechten Gang bewahrt. Was wäre sonst aus uns geworden? Das Schöpferische bleibt. Als Signal ohnehin. Es gibt noch allerlei zu besprechen für heute. Ist ausverkauft? Gibt es Proteste? Das mag ich nicht mehr erdulden. Voll und alles ruhig. Also Tommy, es gibt ein Tagesprogramm. Und es ist allerlei Unvorhergesehenes geschehen. Angereist, ich meine, eingetreten. Bertram aus Köln? Bertram, von dem weiß ich nichts. Er war lange mein Berater. Zuerst den Übermenschen feiern, dann missliebige Bücher verbrennen und nun? Also, Lesung 19 Uhr. Wir werden abgeholt. Ich rate dir zum Zirkuskapitel. Die Zirkusszenerie ist mir zuwider. Fürs Volk hineingeschrieben, das gehöriges Chingderassabum-Clownerie und eine halbnackte Trapezkünstlerin möchte. Wie dem auch sei, du hast's geschrieben und das Zirkuszelt macht sich famos. Aber der Vormittag, es geht bald los. Führung durchs Dumont-Lindemann-Archiv. Der Mittagsschlaf wird knapp. Um 2:30 steht die Kunstsammlung an. Die alten Meister können dir vielleicht Anregungen geben. Und außerdem verschafft der Rundgang dir Bewegung. Keine Anregungen heute. Na, das sehen wir dann. Da ist noch eine Dame von den Lübecker Nachrichten, lässt sich kaum abwimmeln. Sie will ein Interview mit dir. Och, das 3-Millionenste, nein. Wer? Für wen? Sie will dir auch nicht viel Zeit rauben. Ich habe keine mehr. Ein bisschen Disziplin, Tommy. Im Frühjahr wirst du Ehrenbürger deiner Heimatstadt. Nachdem sie mich bespuckten. Und nicht, weil ich zu verspielt wäre, sondern die hohen Fassaden durchleuchtete und Bomben rechtfertigen musste, die auf ihre fanatisierten Schädel fielen. Schrecklich alles. Willst du, kannst du dich Fräulein Kückebein verweigern? Kückebein? Das stammt doch glatt von mir. Nun, einem Fräulein dieses Namens sollte man allerdings ein Viertelstündchen gönnen. Gut, 16:30. Dann gibt es hier in Düsseldorf Leute, denen wir verpflichtet sind. Sie waren gute Bekannte, Freunde, Sylt, Spätsommer. Und du wirst dich erinnern, die Häusers. Du hast sie sogar einmal besucht, ohne mein Wissen. Verflucht. Ich wäre nie gereist. Ein Gebot der Höflichkeit. Guten Morgen. Oh, Omelette. Und ihr rührt es gar nicht an. Rote Trauben, wunderbar. Ach, es geht Ihnen schon wieder glänzend, nachdem Sie ein paar Dutzend Länder niedergetrampelt haben. Sie arbeiten die Schuld nicht ab. Sie arbeiten sie weg. Die sowjetische Zone bezahlt und leidet authentischer. Dort hängen die Trauben hoch. Im Hosenanzug wird man durchgehend begafft. Schickt sich nicht. Die Männer wollen keine Konkurrenz. Konkurrenz? Vor 10 Jahren schufteten die Frauen in der Frontindustrie. Nun sollen sie wieder brave Mädels sein. Das wird nicht funktionieren. Das Tagesprogramm ist geklärt. Kaum Mittagsschlaf. Ich werde ihn danach zum Interview begleiten. Und was soll ich tun? Fahr doch mit Golo nach Benrad. Das Zimmermädchen meint der Schlosspark wie ein Blumenmeer. Hast du es ihm gesagt? Die alten Häusers kommen, falls wir sie erreichen. Ja, mehr verträgt er nicht. Er braucht den Kopf frei für den Abend. Ohne Augenweide fällt ihm nichts ein, lebt er nicht auf. Duldsamkeit übst du schon immer. Aber das ist nicht mein Sobby. Und dieser Klaus ist schon über 40. Guten Morgen. Golo. Na, habt ihr es ihm gesagt, Milan? Seine Hauptfigur ist da. Hauptfigur? So ein Unsinn. Häuser war nur einer im Parademarsch seiner Menschenbeute. Aber er hat auf ihn den allergrößten Einfluss. Er hat den Zauberer in seiner Empfindungswelt bestärkt. Sie haben sich geküsst. Noch größere Unsicherheit in ihn gesät. Männerliebe, werter Herr Bruder, das geht nicht gut. Andere auch nicht. Sapfo und ihre Priesterin lebten einvernehmlich. Warst du dabei? Kümmere du dich um den Film, Eri. Und du komm mit deinem Amerika-Buch zu Potte. Schneller als du dachtest. Aber Vorsicht, es preist die Freiheit und nicht die sozialistische Gängelung. Amerika ist unser Modell, im Schlechten wie im Guten. Ich will die Menschenrechte uneingeschränkt. Gerechtigkeit und Frieden sind das Muss. Die Liebe zu den Geschändeten. Ach, Begriffsgetöse. Ach, Schluss. Ich glaube, ohne die würdige Aufsicht hakt es bei euch beiden. Ich glaube, hier entgleist etwas. Hienieden heißt es praktisch sein. Tommy, kommst du? Gottfried und deine Tochter haben Hunger. Ach, das ist ja köstlich. Ein kleines Gabelfrühstück. Ein moderates Gulasch zwischendurch lenkt von Sorgen ab. Alsdann mit frischer Kraft wieder an die Pflichten. Dafür müsste eine Revolution aufflammen, Besenfeld. Für die tiefe, tiefe Pause zwischendurch. War es heiß genug? Neues von der Front? Von welcher? Der Dichter? Außer Haus. Aha. Und der Generalfeldmarschall? Kurz vor der Kapitulation. Ja, darin ist er geübt. Sieh mal, gib mir sofort Bescheid, wenn er abreist. Er bekommt einen Preisnachlass. Ha, er wird gar nicht zahlen wollen. Dusche ohne Kopf im Hinterzimmer. Auch egal. Mussten die alten Häusers eingeladen werden? Ach, Tommy, ich habe auch ein Telegramm an Bertram geschickt. Er wohnt nur ein paar Kilometer weit weg. Du musst dich mit ihm versöhnen. Deine Bücher hat er von seiner Bücherverbrennung ausgenommen. Das soll ich ihm danken? Nein, aber ich weiß doch, dass Unversöhnlichkeit dich zermürbt. Du gibst ihm die Hand, sagst, ich will ans Gute denken und nicht mehr ans Schlechte. Ihr Rat war mir ehedem teuer. Über ihr späteres Treiben möge die Nachwelt befinden. Ja, und gut. Du meinst, er gibt sich damit zufrieden? Im äußersten Fall bist du unpässlich und Eri und Golo können dich vertreten. Ich weiche nicht aus, Katja. Das weißt du. Ah. Und nach dem Interview gurgelst du und legst dich hin. Ist die Dame schon eingetroffen? Frau Kückebein von den Lübecker Nachrichten? Ja, gnädige Frau. Ich habe sie in die Stube gebeten. An neutralen Ort, sozusagen. Höchstens eine Viertelstunde. Ja, auf keinen Fall länger. Thomas Mann, ich darf Sie doch so ansprechen. Oder bevorzugen Sie eine andere Anrede? Nun, Herr Dr. Mann, warum werden Ihre Bücher viel gelesen? Thomas Mann, die Magie des Wortes, deren Meister Sie sind, diese Magie ist nur stümperhaft zu beschreiben, so als wolle man Musik beim Wort nehmen. Einprägsam sind Ihre Menschenbilder. Sie erschufen manche Gestalt als Abbild menschlicher Schwäche. Leser fühlen sich gerne gesünder, besser oder klüger. Steckt dahinter Absicht? Sparen Sie bewusst den Alltag mit seinen Schrunden, dem Schweiß der Arbeit, Küchengeruch und Müllgestank aus? Wollten Sie nicht einmal einen proletarischen Roman für das arbeitende Volk schreiben, in dem es sich wiedererkennt und der es aufrichtet? Wie viel Zeit, ich meine, wie viel Platz in Ihrer Zeitung haben Sie denn für Ihr Interview? Für unseren Nobelpreisträger ohne Probleme 2, 3 ganze Seiten. Wenn Sie an einen proletarischen Roman denken, ein Werk, in dem sich ein Teil des Volks förderlich selbst begegnet, so denken Sie zwangsläufig an Bücher, die Sie kennen. Sie wünschen sich von mir ergo etwas, was es bereits gibt. Oder was ähnlich fortgesetzt würde. Warum wollen Menschen erstaunlicherweise etwas, was ihnen bereits ungefähr geläufig ist? In den USA wurden sie in den letzten Jahren verdächtigt, sich mehr und mehr dem Kommunismus zuzuneigen. Ist das nicht kurios, angesichts ihrer Herkunft und ihres Lebensstils? Hat ein passables Urgehäuse etwas mit Gerechtigkeitssinn zu schaffen? Sie werden das Interview vor der Veröffentlichung zum Gegenlesen bitte nach Zürich schicken. Das ist üblich. Gewiss. Es kann durch Präzision nur gewinnen. Auch wenn unsere Leser es vielleicht nicht so kennerhaft wahrnehmen. Mit dem Unverdaulichen müssen wir uns plagen. Sonst wäre die Erde schon das Paradies. Wenn der Kommunismus den Frieden will, und ich glaube, dass er ihn will, so sollte er alles tun, um einem Humanismus Vorschub zu leisten. Jüngere Leser, Thomas Mann, richten sich gerne an jüngeren Künstlern und Schriftstellern aus. Die Erfahrungen und Weltbilder sind sich nahe. Wie platzieren Sie sich selbst? Das ist doch wichtig. Ist es? Du hast viele Leben gerettet. Du hast Gedanken, Kunst und Wortreichtum in die Finsternis gebracht. Du hast mit die deutsche Sprache gerettet. Du bist ein Gewissen der Menschlichkeit. Ich danke dir. Ich? Dir? Thomas Mann hat heute Abend Lesung. Ich denke, es ist Zeit. Königsallee von Hans Pleschinski. Es sprachen Klaus Häuser, Barnaby Mitschorat, Anwar, Jan Kersjes, Thomas Mann, Wolf-Dietrich Sprenger, seine Frau Katja, Susanne Barth, Tochter Erika, Lena Stolze, Sohn Golo, Matthias Buntschuh, Journalistin, Annika Schilling, die Honoratioren, Johanna Gastorf, Andreas Grotgar, Volker Niederfahrenhorst und Wilfried Schmickler, das Hotelpersonal, Martin Brambach, Wolfgang Rüther, Mareike Heim und viele andere, sowie Gisbert Baltes als Reporter. Technische Realisation Gertrud Melcher und Barbara Göbel. Regieassistenz Hanna Steger. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie Ursula Schregel.